als Gott hat man den ganzen Tag gar fürchterlich viel Zeit. Man weiß einfach mal alles und hat jede Fähigkeit. Was soll man da noch machen, wenn die Schöpfung fertig ist? Man baut Mist, man baut Mist, man baut Mist. Ich denk mir einen Menschen aus von zweierlei Gestalt. Die Locken seien wunderschön, die Dummheit sei geballt. Die Menschen sehen sein Haar und was da noch übrig bleibt, das ist Neid, blanker Neid, nichts als Neid. Mit dieser interessanten Kombination widerlege ich den Inhalt der Evolution. Die Scheiße ist dann unermesslich groß, doch diese Theorie bin ich für immer los. Meine Schöpfung soll nun in die Welt hinaus. Seine Heimat sei die Erde und sein Name, der sei Klaus. Ey Gott, kannst du eigentlich auch Kopfstimme singen? Ja, natürlich. Und jetzt mach die Fresse zu. Ich bin in jeder Hinsicht sehr viel besser als du. Mein Meisterwerk ist jetzt vollbracht. Und die Musik wird ausgemacht.